Das kleine Zimmer, in das der junge Mann eintrat, mit gelber Tapete, Geranien und Musselingardinen vor den Fenstern, wurde von der untergehenden Sonne hell erleuchtet. Auch dann wird die Sonne ebenso hereinscheinen, durchzuckte es mit einem Mal unversehens Raskolnikows Gedanken, und mit einem schnellen Blick überflog er alles im Zimmer, um sich nach Möglichkeit über die Lage zu orientieren und sich alles zu merken. Aber das Zimmer enthielt nichts Besonderes. Die Möbel aus hellem Holz, alle sehr alt, bestanden aus einem Sofa mit ungeheuerlicher, gebogener, hölzerner Rückenlehne, einem ovalen Tisch vor dem Sofa, einem Tischchen mit einem kleinen Spiegel an der Wand zwischen den Fenstern, aus Stühlen an den Wänden und einigen billigen Bildern in gelben Rahmen, die deutsche Damen mit Vögeln in den Händen darstellten. Das war die ganze Ausstattung. In der Ecke brannte vor einem kleinen Heiligenbild ein Lämpchen. Alles war sehr sauber. Die Möbel und der Fußboden waren wie frisch poliert. Alles glänzte. »Das ist Lisavetas Arbeit«, dachte der junge Mann. Kein Stäubchen war in der ganzen Wohnung zu finden. »Bei bösen und alten Witwen gibt es so eine Sauberkeit«, dachte Raskolnikow weiter und warf einen neugierigen Seitenblick auf den baumwollenen Vorhang vor der Tür zu dem zweiten kleinen Zimmer, in dem das Bett und die Kommode der Alten standen und in das er noch nie hineingeschaut hatte. Die ganze Wohnung bestand nur aus diesen zwei Zimmern. »Was wünschen Sie?« fragte die kleine Alte streng, als sie ihm in das Zimmer gefolgt war und stellte sich wieder vor ihn hin, um ihm gerade ins Gesicht zu sehen. »Ich habe etwas zu verpfänden. Hier ist es.« Und er zog eine alte, flache, silberne Uhr aus der Tasche. Auf der Rückseite war ein Globus eingraviert. Die Kette war aus Stahl. »Aber die Frist für das Frühjahr versetzt ist auch schon um. Vorgestern ist der Monat abgelaufen. Ich will Ihnen auch die Zinsen für noch einen Monat bezahlen. Warten Sie noch ein wenig.« »Das hängt nur von meinem guten Willen ab, Väterchen, zu warten oder Ihr Pfand sofort zu verkaufen.« »Wie viel geben Sie für die Uhr, Aljona Iwanowna?« »Immer kommen Sie mit solchen Kleinigkeiten, Väterchen. Diese Uhr ist ja fast nichts wert. Für den Ring habe ich Ihnen voriges Mal 2 Rubel gegeben und bei jedem Juwelier kann man ihn neu für 1,5 Rubel kaufen.« »Geben Sie mir für die Uhr 4 Rubel, ich werde sie bestimmt einlösen. Sie hat meinem Vater gehört. Ich erhalte bald Geld.« 1,5 Rubel und die Zinsen im Voraus abgezogen, wenn Sie damit einverstanden sind.« 1,5 Rubel? Rief der junge Mann aus. »Es steht bei Ihnen.« Und die Alte reichte ihm die Uhr zurück. Der junge Mann nahm sie. Er war dermaßen verärgert, dass er schon fortgehen wollte. Aber er besann sich, dass er ja sonst nirgends hingehen konnte und dass er auch noch aus einem anderen Grunde gekommen war. »Geben Sie das Geld«, sagte er barsch. Die Alte fuhr in die Tasche nach den Schlüsseln und ging hinter den Vorhang in das andere Zimmer. Als der junge Mann allein zurückblieb, lauschte er voll Neugier und überlegte. Man hörte, wie die Alte die Kommode aufschloss. »Wahrscheinlich ist es die obere Schublade«, dachte er.